Wie ist das Leben als Minimalist und digitaler Nomade? Genau darüber spreche ich mit meinem heutigen Gast Tobias Naumer. Hallo und herzlich willkommen zurück im Goldene Zeiten Podcast. Ich freue mich riesig, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute darf ich ein wundervolles Interview mit dir teilen. Und zwar habe ich mit Tobias Naumer gesprochen. Tobias ist Tischlermeister und digitaler Nomade. Und vielleicht denkst du dir jetzt erstmal, hä, wie passt das denn zusammen? Ich sag's dir, und zwar hat er ein digitales Konstruktionsbüro gegründet, arbeitet jetzt auch schon mit einigen Angestellten zusammen, also wirklich beeindruckend, was er sich da aufgebaut hat. Aktuell ist er in Mexiko für ein paar Monate und ja, er lebt sein Leben als digitaler Nomade einfach dort, wo es ihm gerade gefällt und führt ein sehr, sehr freies Leben und ich glaube auch ein Leben, von dem viele Menschen träumen, vielleicht auch du als Zuhörer. Und gerade deswegen ist das eine wundervolle Inspiration. Ich habe Tobias lustigerweise noch vor seinem Leben als digitaler Nomade kennengelernt, nämlich gerade da, als er so in den Startlöchern war. Ich erinnere mich an einen Zoom mit ihm, als er in seiner halbleeren Wohnung saß, Einraumwohnung irgendwo in Deutschland, ich weiß nicht mehr wo. Und da hat er mir so davon berichtet, ja, ich möchte jetzt digitaler Nomade werden. Ich bin gerade in der Gründung und ich habe so große Visionen. Und da habe ich mir schon vorgestellt, wie cool wäre das, wenn wir in ein paar Jahren nochmal sprechen. Und genau das haben wir getan. Und du bist jetzt gleich live dabei, sozusagen. Und ja, ich verliere jetzt nicht mehr zu viele Worte am Anfang, sondern wünsche dir einfach ganz, ganz viel Spaß beim Zuhören. Hallo lieber Tobias, schön, dass du da bist hier im Goldene Zeiten Podcast. Ich freue mich riesig. Ja, ich freue mich auch sehr, dass du mich eingeladen hast. Super, super gerne. Ich habe es ja schon gerade erwähnt, ich habe immer drei Einstiegsfragen für meine Interviewgäste, um einfach so ein bisschen das Eis zu brechen, um in ein schönes Gespräch reinzukommen. Und das ist die erste Frage, was sind deine wichtigsten Werte, nach denen du lebst? Meine wichtigsten Werte... Ja, den Test habe ich mir schon lange nicht mehr angeschaut. Also ganz oben ist Freiheit. Ja. Ich glaube, Begeisterung ist da auch mit bei und tatsächlich auch Liebe. Ja, wäre wahrscheinlich jetzt, wenn der Test wieder rauskommt. Ja. Das sind so die drei Werte. Cool. Waren diese Werte schon immer sehr, sehr wichtig in deinem Leben? Oder war gerade das mit der Freiheit auch irgendwie mal anders? Beziehungsweise, dass du es halt nicht so gelebt hast und wie haben sich diese Werte entwickelt? Das waren jetzt sehr viele Fragen auf einmal, aber vielleicht weißt du so in die Richtung, in die ich will. Wo es gehen soll, ja. Ich versuche es mal so vorne nach hinten durchzuarbeiten. Also die Werte waren, glaube ich, nicht immer dieselben. Die haben sich verändert. Also jetzt gerade zum Beispiel das Thema Liebe als dritter Wert. Also wir haben bei uns im Betrieb haben wir auch so einen Wertetest, den ich immer jeden Angestellten machen darf, bevor er reinkommt. Und den habe ich auch selbst gemacht. Ja. Und da ist auf jeden Fall Freiheit ganz oben, das weiß ich jetzt noch, aus dem Stegreif. Begeisterung ist da auch, oder bin mir jetzt nicht mehr hundertprozentig sicher, so oder so ähnlich das Wort. War auch, aber der dritte Wert war ein anderer. Aber dieses Liebe ist dann jetzt noch irgendwann mal ran, weil ich die Definition für mich davon nochmal anders geändert habe. Und auch gerade spannend. Freiheit. Es war wahrscheinlich immer so ein verdeckter Wert bei mir. Ja. Ich habe schon immer so in diese Richtung gezogen und dieses... Freiheit steht für mich im Gegensatz zu Sicherheit ein wenig und ich hatte es schon immer so aus Sicherheitsbereichen rausgezogen, hin zu Freiheit. Und mir wurde das vor 2 Jahren erst so richtig bewusst dann, dass das meine Werte sind und warum ich vielleicht auch mal so ein Drücken innen drin gemerkt habe, weil ich gegen meine Werte gelebt habe. Ja. Total spannend. Ich muss da gerade an unseren Zoom-Call 2020, Mitte 2020 denken. Da saßt du ja noch in deiner kleinen Wohnung in Deutschland und warst gerade auf dem Sprung sozusagen in das digitale Nomadenleben. Aber darauf werden wir gleich nochmal eingehen. Wir machen mal weiter mit der zweiten Einstiegsfrage. Und die ist recht einfach zu beantworten, würde ich sagen. Was darf bei dir an einem richtig, richtig guten Tag nicht fehlen? Kann was ganz Kleines sein, wie der Kaffee am Morgen oder was ist es bei dir? An einem richtig guten Tag muss tatsächlich, ja, diese Begeisterung, Feuer, so in Zusammenschluss, sei es im Zusammenschluss mit Menschen, mit einem gemeinsamen Team, wo man sagt, hey, da hat man jetzt richtig gebrannt und hat hier richtig was gerockt und hat gemeinsam eben Bock drauf gehabt. Ja, das verbindet sich so eben mit dem Thema Liebe. So, ich habe geliebt, was ich mache. Ja, cool. Das, ja, so die Quintessenz, die an einem super Tag rein sein muss. Wow. Okay, dritte und letzte Einstiegsfrage. Was war in deinem Leben rückblickend sehr, sehr herausfordernd für dich? Und vor allem, was konntest du aus dieser Phase, aus dieser Zeit in deinem Leben mitnehmen? Das ist eine sehr tiefe Frage. Da habe ich tatsächlich mehr als eine Antwort. Super gern. Dafür sind wir hier. Dafür haben wir Zeit. Ja. Also, ich betrachte mein Leben immer so, ich bin so durch so verschiedene Lebensphasen gegangen. Und die waren gefühlt auch alle anders. Also für mich fühlt es auch so an, als hätte ich schon mehr als ein Leben gelebt und habe verschiedene Rollen auch vielleicht durchgespielt. Damals in der Schule war ich eher so der Außenseiter, auch eher in die Richtung von Mobbingopfer. War so die Mischung da drin, auch sehr schlecht. Also Hauptschule geschenkt, eine Note schlechter, ich hätte gar keinen Abschluss mehr gehabt. Da haben die das irgendwie so gedreht, dass das was hat. Und bin ich im Nachgang, muss ich aber sagen, auch was für mega dankbar. Ja. Auch für diese Zeit, weil ich halt auch so mal für mich gelernt habe, meinen Eigenwert habe ich da noch nicht gesehen. Oder den Selbstwert hatte ich da noch nicht. Das habe ich dann im Außen halt gespiegelt bekommen, wie andere mich behandelt haben. Die haben mich so behandelt, wie ich mich im Innen gefühlt habe, vielleicht, oder wie ich mich im Innen selbst abgelehnt habe. Ja. Jetzt auf der Rückperspektive aber halt eben bin ich dafür unfassbar dankbar, weil das mir jetzt wie eine Lupe erscheint und sagt, hey, krass, ich bin so viel mehr wert als das, was mir damals da gespiegelt wurde. Oder auch, was mir das Schulzeugnis ausgesagt hat. Da zum Beispiel auch das Gegensätzliche, wie ich damals meine Tischlermeister-Weiterbildung gemacht habe, war ich einer der Klassenbesten. Und mir hat eine Schulkameradin da gesagt, man könnte gerade meinen, du wärst so ein richtiger Streber. Ja, also, warte mal, ich hole dir mal mein Hauptschulzeugnis raus und leg dir das mal vor und dann sagst du mir das nochmal. Und ja, so dieses, wir sind so viel mehr als nur diese eine Rolle, die wir da mal gespielt haben. Ja. Und der nächste Bereich, wie gesagt, war auch im Arbeitsleben. Wo ich auch da mal mit, da habe ich vielleicht auch das Thema Freiheit oder auch dieses Begeisterung, diese Werte mehr gehabt. Wo ich im Angestelltenverhältnis war, jetzt bei meinen letzten zwei Arbeitgebern noch vor der Selbstständigkeit, damals. Bei beiden bin ich so ein bisschen, ja, nicht so sauber rausgekommen. Und bin auch immer gegen eine Wand gelaufen. So ein Kämpfen gegen Windmühlen. Ist da häufig, nehme ich da ganz gerne als Bild. Ja. Ich dachte, hey, ich möchte hier was verändern, ich möchte hier was voranbringen, was standardisieren, was vereinheitlichen, was uns allen es einfacher macht. Aber ich habe es da halt noch versucht, auf eine toxische Art, so versuchen, anderen aufzuzeigen. So, hey, das musst du doch so machen, das ist doch viel, viel sauberer. Und das habe ich da noch nicht gesehen. Durch die Selbstständigkeit ist mir das bewusst worden wieder. Ich sage, hey, da habe ich, also ich lasse mich ja selbst nicht belehren. Dementsprechend ist das vielleicht auch der komplett falsche Weg. Da ist dieser Wert Liebe jetzt eben in dieser Form noch viel stärker rangekommen. So, hey, es ist vollkommen okay, dass wir die Welt unterschiedlich sehen. Und das ist alles richtig in dieser Form. Das sind so, ja, diese mehreren Ebenen. Und jetzt eben auch beim Unternehmensaufbau. Diese Höhen und Tiefen von diesem Startup, was ich aufbaue, das ist auch eine harte Zeit, immer wieder mal. Also es ist wirklich so wellenartig, mal ein Hoch, mal ein Tief. Ja. Und habe ich ja im Vorgespräch auch gesagt, jetzt aktuell bin ich gefühlt auch gerade wieder in so einem Tief. Und sagen, hey, das fühlt sich jetzt für mich gerade so an, das ist jetzt gerade dieser Finit zu, jetzt musst du zeigen, wie sehr willst du es wirklich, hältst du darüber durch, um diese Startgeschwindigkeit vom Flugzeug, ist es jetzt in der Luft? So, oder kommst du jetzt über diesen Zenit, um in die Luft zu kommen? Oder bleibst du am Boden? Ja. Und da eben aber auch schon, weil ich jetzt gefühlt da schon öfters, oder jetzt ist schon öfters, diese Schemen erkannt, sehen durfte, sage ich, oder kann auch sein, dass mein Ego jetzt einfach nur sagt, bin ich mir dessen bewusst, dass das wieder so eine Phase ist, die sich in dem Moment nicht schön anfühlt, aber im Nachgang bin ich dafür wahrscheinlich unfassbar dankbar, weil ich daraus so viel lernen konnte für meinen weiteren Weg. Und ja, mit den drei Antworten. Ja, total schön. Ich finde es total faszinierend, wie du irgendwie die drei Einstiegsfragen so miteinander kombiniert hast. Also gerade jetzt nochmal die Frage zu den Herausforderungen hast du ganz stark mit den Werten kombiniert. Und ich schätze auch sehr deine ehrliche Art. Lass uns genau so weitermachen. Das ist perfekt so. Nun lebst du ja heute so ein Leben, von dem, glaube ich, ganz, ganz viele Menschen träumen. Und zwar ein ortsunabhängiges Leben. Ein Leben als digitaler Nomade. Was bedeutet das für dich? Wie fühlt sich dieses Leben für dich an? Das würde mich sehr interessieren. Also, was es für mich bedeutet, ist einfach, dass ich nicht mehr an einem Ort gebunden bin. Dass ich lebe ja auch aus dem Koffer. Ich bin ja auch, neben digitaler Nomade, bin ich auch noch Minimalist. Also, ich habe einen Koffer und einen Handgepäcksrucksack, und da ist alles drin, was ich besitze. Beziehungsweise, ich habe noch einen Karton, der bei meinen Eltern auf dem Dachboden steht. Aber das war's. Was ich so im täglichen Bedarf mit mir rumtrage, ist das halt alles. Und ja, es bedeutet halt eben für mich dieses so, wenn es mir an diesem Ort nicht mehr gefällt, kann ich jederzeit weiterziehen. Oder mein Gefühl ändert sich im Innen. Ich sage, hey, ich möchte jetzt, aus Deutschland hat es mich so weit weggezogen wegen dem Wetter. Mir ist das Wetter, ich bin wirklich halt einfach ein Sonnenmensch. Mir schlägt auch Wetter aufs Gemüt und ich mag Regen, ehrlicherweise. Aber nicht, wenn über 4 Wochen lang so graue Suppe und immer wieder so Matschwetter. Sondern wenn dann, wie es hier in Mexiko zum Beispiel aktuell, in Mexiko hier ist, wo ich aktuell bin, so richtig kahlartig jetzt runter, da siehst du die Hand vor Augen nicht mehr gefühlt und denkst so, boah, innerhalb von 2 Sekunden bist du komplett nass. und dann eine halbe Stunde später hört es auch wieder auf. Ja. Und dann scheint wieder die Sonne. Und sagt, hey, das macht richtig, das finde ich mega schön. Und ja, diese Freiheit, dann einfach zu haben, so, hey, jetzt wechsle ich den Ort. So, jetzt ist Winter in Deutschland, gehe ich halt nach Mexiko. Da ist gerade Sonnenschein und 28 Grad. Ja. Und wenn ich da keine Lust mehr habe und ich fühle es nicht mehr, oder ich merke einen inneren Ruf, hey, jetzt zieht es mich nach Costa Rica, wie es Ende letzten Jahres noch war, dann war ich 2,5 Monate in Costa Rica. Auch eine andere Location, da ein bisschen mehr Natur. Hier bin ich mehr städtisch in Playa del Carmen. Und ja, diese Freiheit zu haben, das ist für mich so die Definition von digitalen Nomaden. Und das ist auch das, was ich ehrlicherweise sehr schätze. Ja. Also ich bin auch nicht gebunden, jetzt irgendwo zu sein, jetzt auch zum Beispiel Maßnahmen oder dergleichen. Nee, ich gehe dahin, wo man mich gut behandelt. Jetzt um auf dieses Mobbing-Prinzip oder von der Schulzeit, was ich erzählt habe, zurückzukommen. So, hey, in dieser Clique werde ich nicht gut behandelt, dann gehe ich woanders hin. Gehe ich in eine andere Umgebung von Menschen. Und merkt dann vielleicht mal, ich mache da immer ganz gerne die Metapher mit den Tieren. Wir sind alles unterschiedliche Tieren. Aber wenn du als Zebra zwischen Giraffen aufwächst, lachen die Giraffen dich vielleicht aus und sagen, guck mal da, was hast du für einen kleinen Hals? Das ist ja total bescheuert. Aber unter den Zebras bist du vielleicht ja bewundernswert. Und alle schauen zu dir auf und sagen, hey, was bist denn du für ein krasses Zebra? Und das kann ich dadurch auch immer mehr herausfinden, ehrlicherweise. Je mehr ich reise, desto mehr. Hier bin ich zum Beispiel total verliebt in diese Bachata- und Salsa-Tanz-Szene, die es hier gibt, diese Community. Und ich bin hier regelmäßig Bachata-Tanzen, habe das hier angefangen zu lernen, mache das jetzt seit einem guten Dreivierteljahr und macht mir total Freude. Und du findest hier auch ganz viele verschiedene Communities dann auf einmal. Und kannst auch mal so reinschnuppern. So, hey, ist das denn vielleicht was für mich? Auf einmal merkt man, ach krass, da habe ich ja voll die Leidenschaft dafür. Früher war ich viel im Fußball unterwegs, in meiner alten Umgebung, wo ich lange gewohnt habe, im Freundeskreis. Da war Wochenende immer Fußball, Dorfverein, am Wochenende auf Betzenberg. Das war da halt der Fußballclub. Und ja. Da war das war aber auch irgendwann durchgespielt. Und gesagt, hey, vielleicht mittlerweile habe ich überhaupt keine Leidenschaft mehr für Fußball. Ich habe noch eine riesen Tattoo auf dem Rücken von dem Fußballverein von Kaiserslautern. Also, finde ich auch mega toll, weil das erinnert mich so, hey, das ist gerade jetzt so eine Geschichte aus, oder ein Kapitel aus meinem Leben. Und das ist die Überschrift vom Kapitel. Und zeigt so einen Rückblick das Ganze. Ja. Und du kannst jetzt verschiedene neue Kapitel dazu holen. Ja, ich finde deine Gedanken zum Thema digitales Nomadentum total spannend. Was mich jetzt noch interessiert, ist so, wie du diese Basis quasi, diesen Lebensstil mit so Themen wie Freundeskreis, vielleicht auch Partnerschaft, Unternehmertum kombinierst, denn das ist ja schon, also kann ich mir zumindest so vorstellen, dass das manchmal gar nicht so easy ist, alle paar Monate den Ort zu wechseln und sich dann an einem neuen Ort wie so ein neues Leben aufzubauen, vielleicht auch nochmal neu zu entscheiden, okay, wer will ich jetzt hier an diesem Ort sein, wie will ich mich neuen Menschen präsentieren, so, weil das ist ja, ich stelle es mir zumindest so vor, dass jeder neue Ort wie so eine kleine neue Chance ist. Wie siehst du das? Und auch in Bezug auf Freundeskreis, Partnerschaft, Unternehmertum, wie lebst du das? Was sind deine Gedanken dazu? Das hast du schon sehr schön formuliert mit diesem, man hat jedes Mal diese Entscheidung, wie möchte ich an diesem Ort sein? Wie möchte ich jetzt in diesem Ort wahrgenommen werden? Da hat mal Christian Bischoff so ein schönes Zitat gehabt. Er war früher so ein Motivationscoach, für alle, die ihn nicht kennen. Der war früher mal Basketballtrainer. Wie er diesen Motivationscoach gemacht hat, in der Clique, wo er war, also er ist umgezogen dann an einen neuen Ort, wo er gesagt hat, hey, er macht das jetzt nicht mehr, er zieht um. Weil in diesem Kreis, wo er da ist, ist er halt der Basketballtrainer. Ja. In dem Kreis, wo ich lange gelebt habe, war ich der Tischler. Und wenn ich jetzt anfange, über Spiritualität zu reden, ist das vielleicht mal, wo manche dann die Augen rollen und denken, was hat denn der geraucht? Er ist ja komisch drauf auf einmal. Und das ist durch diese Wechsel natürlich, hast du, ja, oder fällt vielleicht diese Blockade, die man sich im Außen dann schafft, weg. Also was denken andere von mir? Gerade auch so, hey, jetzt bin ich in 2-3 Jahre, war ich so, und jetzt ändere ich das komplett. Und bin jetzt, keine Ahnung, 10 Jahre lang habe ich lange Haare gehabt oder sowas und jetzt rasiere ich mir eine Glatze. Und auf einmal so, hä, was ist mit dem los? Midlife Crisis oder was ist da gerade los? Und nee, ich habe jetzt gerade Lust auf was anderes, wieder was Neues. So, hey, jetzt teste ich das mal aus. Und die Frage, oder jetzt noch mehr auf die Frage dann zu kommen mit Freunden und Partnerschaften und so weiter, da fange ich mal mit Freundschaften an. Muss ich gestehen, ist seit der Ortsunabhängigkeit da gefühlt noch mehr passiert. Spannend. Und ich habe noch viel mehr Leute auch gerade durch Social Media kennengelernt, wo man dann auch Leute sich auf Online-Konferenzen kennenlernt, sich über Zoom austauscht. Wir haben uns ja auch noch nie in live gesehen. Das stimmt. Ich mag diese Gespräche immer total, wenn wir uns unterhalten. Und auch wenn es, keine Ahnung, da ist man wieder, hört man nichts voneinander, dann tauscht man wieder mal 2-3 Sprachnachrichten miteinander aus. Schaut sich hin und wieder mal die Story vielleicht an, verfolgt das so ein bisschen am Rande mit. Und es ist trotzdem, ja, als ob man die Menschen kennen würde dadurch. Ja. Und gerade durchs Reisen hat man auch diese Möglichkeit, so, hey, jetzt sind wir am selben Ort. Ich habe hier in Playa del Carmen, weil ich jetzt auch schon eine ganze Zeit hier bin, das ist auch gerade ein Hotspot, ehrlicherweise für digitale Nomaden, so viele Menschen kennengelernt im Live, die ich übers Internet kenne. Vom DNX-Festival von vor 2 Jahren. Da habe ich so viele gute Freunde gewonnen, wo ich eben als Freunde bezeichnen würde. Und mit manchen habe ich echt einfach nur tiefgründige Zoom-Calls gehabt, wo wir uns über Themen ausgetauscht haben, auch Problemstellen ganz offen angesprochen haben. Hey, damit struggle ich gerade. Da habe ich gerade, keine Ahnung, Scheitergedanken. Oder das nervt mich gerade, das klappt gerade nicht. Und dann sieht man sich auf einmal hier persönlich und fällt sich um den Hals, umarmt sich und denkt, ey, krass, als hätten wir uns schon 1000 Jahre, würden wir uns schon kennen. Ja, wenn ich da ganz kurz einhaken darf, ich glaube, so diese Freundschaften, die auch online entstehen, das ist bei mir ganz ähnlich, die werden gerade so von der älteren Generation, glaube ich, oft unterschätzt, weil man selbst, natürlich ist es nicht das Gleiche wie in echt, aber auch über Zoom, wenn man sich in einem Videocall sieht, kann man eine gewisse Verbindung zueinander aufbauen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich komme ja vom Dorf, aus Thüringen. Und da wohne ich jetzt immer noch, auch noch nach dem Abi. Und ich habe zu ganz, ganz vielen, die ich teilweise wirklich komplett nur online kenne, noch nie in echt gesehen habe, zu denen habe ich eine tiefere Verbindung als zu manchen, die ich irgendwie noch aus dem Kindergarten kenne. Und das ist ja allein ja schon der Beweis dafür, dass das genauso gut auch funktionieren kann. Aber mach du jetzt gerne weiter mit den Themen. Absolut. Unternehmertum, Partnerschaft. Ich nehme den Kommentar von dir jetzt gerne gerade auf, weil das widerspiegelt auch meine Erfahrung. Ich habe auch jetzt Unternehmen, was ich jetzt aufgebaut habe oder jetzt gerade noch am Aufbauen bin, dieses Startup, jetzt seit knapp 2 Jahren. Da sind wir jetzt halt im Team 12 Leute insgesamt, mit Teilzeitkräften, mit mir, mit Konstrukteuren. Und auch von ihnen habe ich vieles gespiegelt bekommen. Hey, die haben noch nie in so einem Team gearbeitet, das so gut von der Teamstruktur zusammengepasst hat, von dem, dass die Leute sich kennenlernen. So, hey, ich bin jetzt der Neue, ich bin jetzt so, bin jetzt öfters hier. Und nicht so am Rande irgendwo von, weil da schon 10 Leute stehen, sondern du bist im Video einfach mittendrin in einem Raum und du bist auf derselben Ebene. Und nicht, hier, ich stehe halt in der 3. Reihe, der andere steht in der 1. Reihe. Und ja, da verstecke ich mich hinten dran. Wir haben auch so Sachen wie offene Kaffeeküchen und sowas, wo jeder jederzeit reingeht. Das habe ich mir wie offene Zoom-Räume, die jederzeit offen sind und man kann jederzeit da reingehen und kann sagen, ach, guck mal, da ist ja noch jemand drin. Ach, komm, gehe ich dazu. Spannend. Und dann hält man sich, sieht sich auch per Video, kann auch Textnachrichten schreiben. Und das habe ich auch aus meiner bisherigen Erfahrung, habe ich noch nie so gut mit allen Kollegen mich verbunden gefühlt, als die ich in einem Offline-Büro gearbeitet habe. Ich habe schon in großen Großraumbüros gearbeitet, wo wir alle in so einem Zentrum an den Schreibtischen gesessen haben. Da hast du in den ersten Wochen gefühlt nur den einen mit dem einen geredet, der halt dein Zuständiger war, der dich anleiten sollte. Ja. Und vielleicht 2, 3 Leute, aber so richtig ins Gespräch miteinander bist du nicht gekommen. Ja. Mag auch von mir an meinem Typ, Menschentyp liegen. Ich bin ja eher so introvertierter Typ. Ich bin auch ganz froh, wenn ich meine Ruhe habe und nicht so, ich muss das bewusst machen. So, hey, jetzt bin ich gerade in der Phase, jetzt möchte ich arbeiten, dann möchte ich meine Ruhe haben, so, und jetzt switcht meine Emotion, mein Gefühl um und sagt, hey, jetzt habe ich Lust auf Connections. Ja. Und habe ich gefühlt, es ist wie ein Selbstläufer. Wir haben ja auch ganz viele Dynamiken bei uns im Team. Introvertiertere, extrovertiertere. Weil die werden trotzdem alle, finde ich, noch einfacher abgeholt. Ja, das ist ja auch so eine Frage von, okay, in welcher Identität bin ich gerade? Das war für mich so ein ganz, ganz wichtiges Learning. Gerade jetzt in meinem Business, da wo ich gerade stehe, übernehme ich ja noch viele verschiedene Aufgaben. Manche sind auch schon an meinen Minijobber abgegeben und so, aber an sich mache ich noch viel selbst einfach, noch viel operativ. Und da gibt es natürlich ultra verschiedene Aufgaben wie Content, Vertrieb, Marketing, das sind ja, oder Podcast einsprechen, jetzt das Interview führen, das sind ja ultra unterschiedliche Dinge. Und da hat es mir auch total geholfen, einfach mir so ein Zeitfenster zu blocken, wo ich in einer bestimmten Identität oder auch Energie sein kann. Also, dass ich beispielsweise vormittags immer Calls habe und nachmittags eher so die kreative Zeit ist, oder auch, dass ich mir den Freitag komplett freigeräumt habe, wo ich keine Calls mache und wo ich einfach nur strategisch mir überlegen kann, okay, wo geht's jetzt als nächstes hin, was sind die nächsten Schritte? Und ähnlich siehst du das vielleicht auch, dass du halt an den Orten, an den Tageszeiten unterschiedliche Identitäten annimmst und das eben so für dich zusammenbastelst, wie es am besten passt. Absolut. Das ist absolut die Quintessenz davon. Weil wir uns ja auch, also ich kenne das auch tatsächlich aus, wie unsere Körper funktionieren. Ich weiß gerade gar nicht mehr, ob das aus der Tantra-Richtung kommt oder generell halt, wie wir biologisch ticken mit den Zyklen. Bei Frauen ist es ja über den Zyklus, über den Monat verteilt. Und bei Männern, habe ich das schon mal aufgenommen, ist es über den Tag verteilt. Zum Beispiel. Spannend, ja. Und da so ein bisschen auch reinzufühlen, hey, in welchen Phasen im Monat oder am Tag fühle ich mich denn jetzt wie? Und was ist dann mehr abgeneigt und mehr zugeneigt zu welchen Phasen? Und sagt, hey, in dem Bereich vom Monat mache ich keine Interviews zum Beispiel, weil da bin ich nicht in dieser Energie, da mache ich eher andere Arbeiten. Ja. Und da so reinzuspülen, das muss ich aber auch ganz offen sagen, da habe ich auch noch extremes Wachstumsfeld. Ja. Also auch gerade durch die Zeitverschiebung, Ausreden, findet das Ego immer mehr als genug, warum man es noch nicht macht und warum es erst als nächstes draufsteht. Und dann, hey, jetzt haben wir die Zeitverschiebung, -6 Stunden zur deutschen Zeit. Normalerweise habe ich mir eingetaktet, hey, wenn ich morgens aufwache, bin ich am produktivsten. Das heißt, ich arbeite da erstmal fiktiv, fokussiert, das war das Wort. Oder effektiv. Meine Aufgaben, effektiv, genau. Die Aufgaben ab. Und dann nach dem Zeithorizont, keine Ahnung, 2-3 Stunden, dann gehe ich ins Daily Business, wo ich Telefonate mache, mit Kunden Calls mache und dergleichen. Das verschiebt sich jetzt gerade bei mir. Oder ist verschoben in Mexiko. Ich muss jetzt zuerst ins Daily Business gehen, weil sonst schlafen die Kunden oder sind schon im Feierabend oder die Angestellten. Ich kann mich nicht mehr mit ihnen abstimmen. Funktioniert dann natürlich nicht. Das ist zum Beispiel auch eine Hürde am digitalen Nomaden. Also mein Unternehmen ist noch nicht so automatisiert, dass ich mir das trotzdem so einrichten kann. Da darf ich noch wachsen. Ja. Nicht nur das Unternehmen, sondern ich persönlich auch. Aber ja, vieles auch kann man trotzdem auch schon helfen. Auch wieder, wie das Unternehmen dann läuft. Videos aufnehmen. So, hey, was mache ich denn jetzt gerade? Was ist das für eine Aufgabe, für eine Task? Ich nehme ein Video auf, mache eine Videobibliothek. Das haben wir bei uns zum Beispiel auch eingeführt. So, hey, ich mache das jetzt, das ist wiederkehrend. Ich habe das jetzt schon 2-3 Mal erklären müssen. Nehme ich es doch einfach mal auf, wie es im Best Case sein soll. Und dann kann derjenige sich das anschauen. Auf doppelter Geschwindigkeit auch noch, um es noch effizienter durchsehen zu können. Dann kann ich mir auch 2-4 Mal ansehen. Und man kann daran auch wieder weiterarbeiten. Man kann sagen, hey, man hat jetzt da einen Fahrplan. Und ach, der ist jetzt gar nicht mehr aktuell. Ein Drehbuch oder so. Hey, Drehbuch muss erneuert werden. Und ja. Ja, super spannend. Letzten Bereich auch, Partnerschaft ist jetzt, glaube ich, der letzte Bereich aus der Frage. Ist es tatsächlich ähnlich wie mit, ich vermische das auch ganz gerne, immer mit Freundschaften und auch Unternehmertum. Sagen, wenn man sich jetzt nicht nur auf diese eine Person fokussiert an sich, gesagt, ich habe jetzt diesen Soulmate und den auf dem Podest hebt und sagt, hey, das muss doch garantiert die Person fürs Leben sein, sondern da einfach viel mehr Druck rausnimmt und sagt, hey, was für mich bestimmt ist, kreuzt meinen Weg. Ja. Und dann passt es auch in der Form. Und es darf auch einfach mal ab und zu mal nur sexuelle Begegnungen sein. Ist auch vollkommen legitim oder wo man längere Begegnungen hat und da nicht so verkrampft sein. Ich mache es vielleicht ein bisschen bildlicher, das Bild nutze ich generell ganz gerne. Wenn ich jetzt an den Kunden rangehe und sage, hey, ich brauche dich unbedingt oder das im Hinterkopf habe, sage, dich brauche ich unbedingt, weil sonst bin ich morgen insolvent, dann befindet man sich aus meiner Brille auch in einer gewissen Energie. Und das spürt der andere. Wenn ich aber aus meiner Fülle heraus bin und sage einfach, hey, ich weiß, ich kann für dich einen Mehrwert bieten. Wenn es passt, lass uns doch zusammen das Projekt oder was auch immer angehen, weil wir können gemeinsam noch weiter wachsen. Und genau dieses Bild betrachte ich auch ganz gerne immer im partnerschaftlichen Bereich. Und sage, es muss nicht an einem für immer auch festhängen, sondern es kann alles so kommen, wie es mag. Ich habe auch immer eine lange Beziehung gehabt. Das wäre auch so ein Learning. Und ich meine, 8 Jahre knapp, 7,5 oder sowas, 8 Jahre, waren wir in einer Beziehung. Ja. Wir haben uns aber gefühlt für mich viel zu spät getrennt. Sondern es war, die ersten paar Jahre waren super. Möchte ich auch nicht missen. Bin ich auch furchtbar dankbar dafür. Weil wir gemeinsam gewachsen sind aufs nächste Level. Wir haben den Absprung nicht klar gesehen. Das war dann auch wieder so ein bisschen so, haben wir es aber schon so lange geschafft, man muss doch, das macht man doch so, dass man dann für immer zusammen ist. Und durch diesen Druck ist immer so ein Gegendruck entstanden. Und ich halt auch immer diesen Freiheitsdrang immer mehr hatte, bin ja auch auf dem Dorf groß geworden. Und die damalige Freundin da, die war auch ein Dorfkind. Und sie ist aber auch mehr dorfverbundener gewesen, mehr heimatverbundener. Dort geboren, dort aufgewachsen. Wahrscheinlich auch dort sterben. So in dieser Richtung. Aber ich bin schon als Kind auch immer viel rumgereist, weil meine Eltern sich getrennt haben. Dann sind wir umgezogen durch die Scheidung 2-3 Mal. Und da bin ich auch viele Schulen dann durchgegangen. Hab so nie wirklich diese Homebase an sich gehabt. Und deswegen war ich auch schon immer in dieser Beziehung. Das war dann auch der Endpunkt, wo ich dann ein halbes Jahr ins Ausland gegangen bin. 3 Monate nach Österreich, 3 Monate nach Spanien. Ich wollte eigentlich ganz nach Österreich auswandern. zu der Firma, weil mir die Mentalität da damals sehr gefallen hat oder diese Werte, nach denen die gestrebt haben. Und da wollte sie nicht mitziehen. Da habe ich gesagt, okay, finden wir einen Kompromiss. Und okay, dann mache ich aber damit immerhin Praktikum. Bin ich auch dankbar für, weil ich dann durch das Praktikum erkannt habe, ich wollte da doch nicht arbeiten. Die Region hat mir nicht gefallen und die Arbeitsweise dann in sich noch, das war dann doch zu, industriemäßig. Ja. Weil es doch eine große Firma war, also in der Möbelbranche Team 7. Die machen viele Massivholzmöbel und als Schreiner, als Vollblutschreiner aufgewachsen ist auch, geht dann das Herz auf. Oder mir zumindest. Und aber da hat man dann gemerkt, so, hey, mich zieht's doch weg. Ja. Auf lange Sicht. Und mir fehlt einfach nur noch der Mut, das auch wirklich zu machen. Da haben wir auch dann doch gemeinsam für beide gemerkt, hey, lass uns trennen. Das ist besser jetzt für beide. Der Lebensabschnitt ist vorbei. War eine schöne Zeit. Wir haben enorm viel gelernt. Und nächstes Kapitel darf aufgeschlagen werden. Ja. So auch mit Partnerschaften. Es gibt so viel, also wenn man sich halt auch mal diesen Horizont von den Fixen gibt, so ich bin vielleicht in einem Zebragehege aufgewachsen, dann achte ich nur auf Zebras. Und dann gehe ich da mal raus und merke aber, hey, ich bin aber, keine Ahnung, ein Adler. Und ach krass, es gibt ja auch noch andere Adler. Also es gibt potenzielle Partner wie Sand am Meer. Das Leben ist in allen Bereichen wie ein Buffet. Nur man muss eben aktiv hingehen und nicht an seinem Platz sitzen bleiben. Und warten, das sieht aber schon lecker aus. Wenn das jetzt alles nur zu mir kommen würde, wäre ja schon schön. Ja, das ist dann halt auch wieder die Macht des eigenen Umfelds, die du da gerade angesprochen hast. Du hast auch gerade so dieses Thema angerissen, okay, du hast dann irgendwann den Mut gefasst, so diesen Schritt irgendwie in dein neues Leben, in das digitale Nomadentum zu gehen. Was waren da für dich so essentielle Dinge, die du gemacht hast? Wie hast du den Mut gefunden? Und was musste sich mental auch verändern, dass du diesen Schritt gehen konntest? Ich habe den Mut gar nicht gefunden, tatsächlich. er hat mich gefunden. Ja. Ich wurde dahin gestoßen. Um das vielleicht ein bisschen klarer zu machen, das Bild zu öffnen, meine letzten zwei Arbeitgeber, wo ich erzählt habe, ich habe bei einem jetzigen Mitbewerber gearbeitet und habe da für Kunden deutschlandweit gearbeitet. Und da habe ich zusammen mit einem Freund gearbeitet, also wir waren beide in derselben Firma und haben uns von der Meisterschule gekannt. Und wir waren so ein Zweierteam quasi überall rum. Und wir haben dann auch relativ schnell in einem Yachtinnenausbaubereich Fuß gefasst, haben uns darüber eingearbeitet. Und die haben aber relativ schnell gemerkt, so, hey, die Jungs, die denken mit. Und die ziehen ordentlich was weg. Ja. Und da hat es nicht lange gedauert, dass wir dann auch Angebote bekommen haben von den Kunden. So, hey, du bist jetzt noch ein Externer, möchtest du nicht ein Interner werden? Und diese Angebote wurden halt immer mehr und immer lukrativer. Und da haben wir dann irgendwann auch gesagt, bei dem einen, da habe ich 500 Euro auf die Hand mehr gekriegt, sofort, als in der Anstellung. Und ich dann so irgendwann dachte, boah, das war schon viel Geld zu dem damaligen Zeitpunkt. Da sollte ich vielleicht doch jetzt mal einen Gedanken drüber, für den Gedanken mal öffnen und das zulassen. Ja. Und dann war es soweit, dass halt mein Kollege sich entschieden hatte und gesagt, ja, er geht in Richtung Münster, also zwischen Dortmund und Münster. Ich bin ja in der Nähe Kaiserslautern aufgewachsen, in Rheinland-Pfalz. Und er hat dann gekündigt, schon frühzeitig, und gesagt, hey, damit du einen neuen Ersatz finden kannst für mich oder ich ihn auch jedenfalls noch einarbeiten kann, guter Dinge. Das hat der Chef aber dann so böse genommen, dass er bei dem, der ihn abgeworben hat, quasi angerufen hat, hat dann ein bisschen, ja, ist ein bisschen lauter geworden, ein bisschen ausfälliger und hat dann darüber rausgefunden, hey, es liegen zwei Bewerbungen vor oder zwei Optionen. Und ich war mir noch so unsicher. Ich war dann noch so, ja, komm, ach, zwei auf einmal gehen, ist aber auch kacke. Ich warte vielleicht noch ein paar Monate, bis ich das etabliert habe, dann komme ich nach so in diese Richtung. Aber ich habe so den Mut nicht gepackt. Also, ja, ich weiß nicht, eben auch dieses vom gewohnten Umfeld. Ich bin schon im Umkreis immer viel umgezogen, aber das war immer so, dass man eine halbe Stunde beim Auto, dann warst du überall, warst du beim Fußballverein, in der Stadt, bei den Eltern und dergleichen. So in dem Umkreis bin ich da immer hin und her gezogen. Und ab dem Punkt halt, wo der Kollege gekündigt hatte, war ich aber bei dem Chef dann auch, wie er es rausgefunden hat, dass da zwei Bewerbungen vorliegen, war ich sofort mit abgestempelt. Er wusste, er hat den Namen nicht herausgefunden, aber er wusste, okay, das sind zwei, dann müssen das die zwei sein, weil die zwei hängen ja immer zusammen. Ja. Und da muss das so sein. Und dann ging es halt in die Richtung von Mobbing und Rechtsanwalt androhen und dergleichen und Arbeitszeitbetrug auf einmal vorgeworfen von Excel-Listen, sogar, da möchte ich gar nicht tiefer ins Detail gehen. Und dann wurde das mir quasi abgenommen. Weil das war dann auch so eine Situation, ich treffe dann Entscheidungen, auch wenn ich noch keine Lösungen im Nachgang habe. Mhm. Ich habe dann gekündigt, ohne bei dem neuen Arbeitgeber unterschrieben zu haben. Ich habe das dann angestoßen, habe gesagt, okay, dann machen wir das so. Aber die hätten auch jederzeit noch zurückziehen können. Ich habe gesagt, ah, nee, komm, wir haben jetzt den einen, wir lassen den doch. Und dann hat er gesagt, okay, nee, ich kündige jetzt hier. Dann kam noch die fristlose Kündigung danach, wo ich dann auch noch vor Gericht den ganzen Kram gebe, wo ich das im Nachgang auch sagen würde, hey, lass einfach los, nimm es einfach so hin, ist das vollkommen okay, da triggert sich jetzt einfach gerade gegenseitig, Druck erzeugt Gegendruck, geh in die Akzeptanz und folge dem Flow. Weil ja. Zum damaligen Zeitpunkt war ich halt auch noch auf dieser Stufe vom Ego, gesagt, und dir zeige ich es jetzt. Das war lange Zeit in meinem Leben, sehr, sehr, ist auch immer noch ein sehr starker Antreiber, wenn mir jemand was sagt, das geht so nicht oder das funktioniert so nicht, das kriegst du so nicht hin. Das ist für mich einfach ein Antreiber. Also okay, und ich zeige dir, dass es geht. Und das war dann halt eben auch, also er hat mich dann fristlos gekündigt, nachdem ich gekündigt habe, mit Kündigungsfrist. Und also ich habe eine Kündigungsfrist gekündigt und er hat mich dann fristlos gekündigt. Und dann, ich glaube, einen Tag oder zwei Tage später kam erst der Arbeitsvertrag bei mir an, dass es sicher war, so hey, okay, du kannst eigentlich jetzt doch direkt umziehen. Und da war es aber auch, ich glaube, innerhalb von 4 Wochen musste ich umziehen, um dann in Richtung Münster zu ziehen. Und ja, dadurch ist dann quasi diese Verbindung zu diesem Ort, zu diesem gewohnten Freundeskreis, der mich auch natürlich angezogen hat, auch immer noch ein bisschen drin geworden. Ich habe mich zwar immer mehr abgekapselt gefühlt für mich, immer seltener zu irgendwelchen Feiern gegangen und sowas. Und ich, hey, nee, spüre ich gerade nicht. Und wie gesagt, eher introvertiert, so hey, was mich eher damit, hab mit Sport angefangen und hab da mehr einen Fokus drauf gehabt, auch Persönlichkeitsentwicklung, hab da die ersten Züge gemacht. Und ich dachte, hey, da habe ich gerade mehr Freude dran und merke, das kommt da nicht an und wird eher belächelt. Und das war so ein Quatsch. Geh weg damit. Und ja, so ist es, hat mich das dann gefunden. Wie das dann mal abgeschlossen war, so, hey, jetzt bin ich in einem anderen Umkreis, 4 Stunden Autofahrt von der Familie und Freunden und sowas weg. Jetzt muss ich mich wieder neu aufsetzen. Und dann habe ich gemerkt, so, hey, ja, stimmt, das geht ja. Das habe ich in dem Auslandspraktikum mal getestet, wo ich so 3 Monate im einen, 3 Monate im anderen. Ich meine, ja, stimmt, das hast du ja schon mal gemerkt, das funktioniert. Du findest überall Freunde. So, Fremde sind Freunde, die du nur noch nicht kennst. Ja. Und du darfst halt im Buffet aber auf sie zugehen. Ja. Und dann war das abgekappt. Und seitdem, ja, waren die Gedanken in diese Richtung jederzeit offen. Ich meine, ich ziehe auch um für Jobs und wenn ich es fühle, ja, ich muss mich nur wohlfühlen dort. Ja, cool. Und wie ging es dann von Münster, also wann war das, in welchem Jahr und wie ging es dann weiter Richtung digitales Nomadentum? Also Ende 2018 war das mit dieser Kündigung, das war zum Dezember hin und im Januar, 1. Januar 2019 habe ich dann bei diesem Yachtinnenausbauer angefangen. Und habe dann da 1,5 Jahre gearbeitet. Dann auch da wieder genauso mit so, hey, ich kann da jetzt was reißen, ich darf da jetzt auch was bewegen und ja, was voranbringen. Und habe dann da, ich glaube, so ungefähr 1 Jahr gearbeitet, oder dann 3/4 Jahr, habe da auch immer wieder Verbesserungsvorschläge und dergleichen, war da viel in Austausch mit den Leuten, die an diesem Hebel saßen. Die haben immer gesagt, hey, ja, das ist auch alles super und gut. Und es ist aber trotzdem im Tagesgeschäft untergegangen. Ja. Und da ist dann so mein Feuer dann so mit der Zeit erloschen. Ja, also du hast da gemerkt, dass du da nicht so die Hebelwirkung hast, die du gerne hättest und nicht so die Entscheidungskraft über die Prozesse, die du gerne implementieren möchtest und so weiter. Und daraus ist dann die Entscheidung entstanden, das einfach selbst zu machen, oder? Ja, genau. Ich habe dann gemerkt, okay, ich rede hier gegen Mauern, auch gegen Glaubenssätze mit, das haben wir doch schon immer so gemacht, warum ändern, never change the running system und so weiter. Und dann habe ich gemerkt, nee, das fühle ich aber nicht. Und wir machen Arbeiten doppelt und dreifach. Und habe ich auch im Vorhinein mal gesagt, hey, wir könnten das auch mit der Hälfte produzieren. Und auch das hatte ich mal bewiesen. In dem ersten Projekt, was ich damals gemacht hatte, habe ich Einsparungspotenzial von 20.000 Euro in einer Serienjacht aufgedeckt durch andere Türen, wo wir da Türen verwandelt haben, die gar nicht notwendig waren. Die waren überdimensioniert. Und das habe ich, weil ich mich auch immer gerne reingefuchst habe und habe dann Lösungen herausgefunden. Warum machen wir das? Erklär mir das mal, warum. Dass ich es verstehe, dass ich den Prozess dahinter verstehe. Ja. Und von der Serie wurden, keine Ahnung, 20 Schiffe gebaut oder 25. Da hat der Projektleiter auch bei mir gesagt, oh, das heißt, wir haben die letzten 20 Schiffe 20.000 Euro immer zu viel dafür allein bezahlt. Ja, das heißt, ja, schade, dass die Serie jetzt ausläuft. Ist das die letzte oder die vorletzte Serie gewesen? Und ja, und da war das halt auch da, ich glaube 2019, auch wieder gegen Weihnachten, hat eine neue Assistenz der Geschäftsleitung angefangen, die sich dann all meinen Verbesserungspunkten mal vornehmen sollte. Das waren, keine Ahnung, 4 Seiten oder sowas übers Jahr, was ich da rausgeschrieben habe. Und die hat dann gemeint, hey, tu mir mal einen Gefallen, schreib mir mal in dem Dokument an jeden Punkt, ob der schon umgesetzt wurde, ob du da schon Rückmeldung erhalten hast oder wie da der Stand halt ist. Und dann habe ich dieses Dokument durchgearbeitet und habe dann gemerkt, ich kann bei 90% ranschreiben, noch keine Rückmeldung erhalten oder nicht mal annähernd umgesetzt. Und das hat mich dann, muss ich offen sagen, total frustriert, dass ich das schon hinterfragt habe. Da habe ich schon nach Lösungen gesucht, so hey, wie kann ich mich als digitaler Nomade selbstständig machen? Was gibt's da? Also ich bin auf diese DNX-Bubble und so weiter, diese digitale Nomaden-Bubble, bin ich ja schon aufmerksam geworden. Ich sage, das muss irgendwie gehen, wie könnte ich das machen? Ich habe noch so auf diese Idee gewartet. Also wie kann ich es machen? Die kam aber nicht. Ich habe da keine, also, nee, das gefällt mir nicht, das gefällt mir nicht. Und ja. Was waren das für Ideen, die du da hattest, zu denen du gesagt hast, nee, ist nicht meins? Das waren so die Klassiker, wie dieses Online-Marketing und Webseitenaufbau und so weiter. Ja. Was man so, glaube ich, sehr, sehr weit verbreitet findet. Das ist ja auch das, was wahrscheinlich die meisten digitalen Nomaden machen. Und du bist ja ein bisschen anders unterwegs. Und im Prinzip war ja die Idee schon immer da, weil du bist ja Tischlermeister und deswegen macht es ja auch total Sinn, dem Bereich Konstruktion einfach was anzubieten. Und das funktioniert ja auch super online. Aber wann war so dieser Punkt, wo dir das wie geht denn dieses Sprichwort, von den Augen gefallen ist? Da kommt noch ein Wort davor. Wie Schuppen von den Augen. Genau, Schuppen von den Augen gefallen ist, genau. Wann war so dieser Punkt? Das war dann im Januar danach. Und da kommt wieder diese Reaktion, die ich intuitiv oder auch aus Kurzschluss, kann man auch sagen, treffe. Und zwar war das so, ich glaube, im Dezember habe ich mir die DNX-Karte geholt für im Mai. Und ich dachte, hopp, das nehme ich als Ding, da möchte ich meine Idee finden, mit was ich mich dann selbstständig machen kann. So im Mai war ich ja dann letztendlich schon selbstständig vor der DNX. Und habe dann auch noch einen Urlaub gebucht von Mitte Februar bis Mitte März für in Thailand, 4 Wochen Backpacking-Tour. Und im Januar war es dann soweit, dass nochmal Aufträge gekommen sind. Im Yachtenausbau ist es leider noch häufig so, dass die Projektverläufe, die Strukturen nicht so klar sind. Und da werden Arbeiten doppelt und dreifach gefühlt gemacht. Dann, ach, wir wussten da schon, dass da eine Designänderung ist, aber jetzt hast du 2 Wochen in die eine Richtung gearbeitet, jetzt musst du halt nochmal 2 Wochen in die andere Richtung. Und das war da immer wieder. Und okay, hätte ich jetzt gefühlt 3 Wochen Urlaub gemacht, wäre ich genauso oder wäre ich weiter als jetzt. Und das kam im Januar wieder. Und das hat mir der Vorgesetzte auch so quickfidel. Das war schon ein bisschen angespannt in dieser Situation da in dem Projekt und ich so, mein Gott, warum? So dieses Leiden war einfach schon innen drin so groß bei mir und da habe ich gerade vorne mit einer Kollegin in dem Großraumbüro gesessen und wir haben uns da gerade über irgendein Detail unterhalten, hat noch ein anderer Kollege neben dran gestanden und das war wirklich so der Schlüsselmoment, wie dieser Vorgesetzte dann, der Bereichsleiter kam und hat gesagt, ach übrigens, habt ihr schon mitbekommen, hier, es gibt ein neues Design von dem und dem Möbel, muss geändert werden. Und dann so in meinen Gedanken pfeift er so, weißt du, so, ich fühle dich so, ach ja, alles wie normal, so, also, hat er nicht, aber dieses Bild hat sich bei mir so, diese Emotion ist bei mir da hochgekommen oder hat sich da mir eingebrannt. Ja. Und da war es für mich rum. Da bin ich innerlich explodiert und habe gesagt, das kann nicht sein. Da habe ich neben einer Kollegin, die hat das bei mir auch, die hat das sofort gemerkt und hat mir dann so unterm Tisch, hat sie mir die Hand aufs Bein gelegt und gesagt, beruhig dich, alles gut, so kommen wir, wir kriegen das hin. Es war eine total liebe Geste. Wie der Gesetz vorgestern weg war, habe ich zu den zwei Kollegen, die dann halt, die Kollegin und der Kollege, die bei mir gestanden haben, gesagt, hey, das war's jetzt für mich. Morgen lege ich die Kündigung auf den Tisch. Morgen kündige ich. Und ich hatte da noch keine Idee, was ich danach mache. Ob ich eine andere Anstellung annehme, ob ich mich selbstständig mache, ob ich arbeitslos bin und kein Arbeitslosengeld kriege, weil ich ja selbst gekündigt kündige. Ich mache das jetzt noch nicht heute. Ich schlafe da noch eine Nacht drüber, um es nicht aus dem Impuls heraus zu machen. Aber am nächsten Tag hat es sich genauso richtig angefühlt. Also ich habe abends schon die Kündigung geschrieben, schon ausgedruckt. Und dann gesagt, okay, wie fühlt sich es an am nächsten Morgen? Und dann gesagt, nee, es fühlt sich richtig an. Du kündigst jetzt. Und habe dann zum Ende April gekündigt. Schon. Ja. Also noch mit ein bisschen Zeit. Ich sage, hey, ich habe den Urlaub noch, diese 4 Wochen, da möchte ich jetzt nicht schon davor, sonst wird das jetzt noch in. Also ich habe zwar mit allem gerechnet, weil ich, wie gesagt, beim vorherigen Arbeitgeber nicht ganz gut weggekommen bin. Dann kann auch sein, dass ich jetzt doch schon vor dem Urlaub arbeitslos werde. Aber mal schauen, vielleicht kriegen wir es auch da einfacher durch. War dann auch mehr oder minder so, dass ich bis Ende April dort angestellt war. Also ich bin dann im Prinzip 4 Wochen nach Thailand gegangen, habe gesagt, okay, hier orientiere ich mich jetzt. Habe dann auch schon das MacBook mitgenommen, habe gesagt, okay, kann ich von unterwegs arbeiten? War quasi so ein Testlauf. Funktioniert das? Was, wie? Und auch zum Orientieren, Kopf frei kriegen, was mache ich? Und habe gesagt, aber erst nach dem Urlaub gehe ich wirklich an. Ich habe dann auch über Xing und LinkedIn und so weiter, habe ich von verschiedenen Headhuntern Jobangebote bekommen. Habe da auch 2 interessante gehabt. Ich sag, die einen haben dann mir abgesagt, wegen Corona, wie das angefangen hat. Ich sag, nee, das passt gerade nicht, mussten die 2 Stelle jetzt doch schließen. In Österreich war ein interessantes Startup, wo ich sage, hey, da hätte ich Bock drauf. Und ein anderer Yachtinnenausbauer, den ich auch sehr interessant finde. Oder schon damals, die hatten beim damaligen schon, hatten die versucht, mich schon abzuwerben, jetzt diesmal wieder mit einer anderen Position. Hätte allerdings weniger verdient als in der Stelle. Und da habe ich halt für mich die Frage gestellt, so okay, möchte ich jetzt quasi in meine Weiterbildung investieren und zurückstecken? Oder mache ich es dann gleich richtig und stecke ganz zurück? Und dann habe ich gesagt, ich fühle das einfach nicht, dann wäre ich Projektassistenz gewesen und hätte da dann mich zum Projektleiter entwickeln können, wo auch mein Ziel war. Und dann habe ich gesagt, nee, komm, ich verdiene dann habe jetzt weniger Geld und komm, jetzt dann gehst du lieber auf komplett null und verdienst gar kein Geld mehr und baust dein eigenes Unternehmen auf. Ja, finde ich krass. In 6 Wochen. Ja, finde ich krass, diese Entscheidung. Viele machen das ja so und auch ich habe das so gemacht, erstmal nebenbei sich was aufzubauen und so ein bisschen auszuprobieren, das vielleicht auch nicht immer so ernst zu nehmen, weil man ja nebenbei noch das Hauptding hat, sozusagen. Bei mir war es die Schule, bei anderen ist es vielleicht ein ganz normaler Vollzeitjob oder was auch immer. Und bei dir war es ja wirklich so, du hast gekündigt und danach warst du Vollzeit selbstständig. Und das ist schon ein mutiger Schritt. Wie ging es dann mal so fast forward weiter bis heute, wo du hast vorhin gesagt, Team von 12 Leuten, das ist ja Wahnsinn. Was waren da so die wichtigsten Meilensteine, auch in Bezug auf das Leben als digitaler Nomade? Definitiv der erste Kunde. Ja. Ich bin auch gestartet, ich hatte da keine großen Reserven gehabt. Also ich hatte 3.000 Euro quasi, mein letztes Gehalt, und habe gesagt, okay, jetzt bin ich entweder in 6 Wochen pleite und muss dann das Ganze nochmal aufrollen, oder es läuft irgendwie und ich kreiere dann Kunden. Und wie der erste Kunde halt dann, ich glaube, das war nach der DNX. DNX war dann Mitte Mai und dahin war es so ein bisschen, halt überall schon mal angeklopft, aber noch nirgendwo wirklich reingekommen, weil natürlich der Neue am Markt, möchte man mit dem das Ganze machen und da der alte Kunde, auch ein alter Bekannter, aus der Zeit beim Mitbewerber, hat mich dann angerufen und hat mich zurückgerufen auf eine Mail von vor 4 Wochen, wo ich das schon angekündigt hatte. So, hey, ich bin jetzt demnächst wieder selbstständig, wenn du wieder arbeiten möchtest. Weil der damals auch gefragt hat, hey, da wo du hingehst, kann man da weiter mit dir zusammenarbeiten? Da ist also Potenzial da. Dann hat der mich angerufen, so, hey, ich brauche dich im Prinzip ab morgen, komm nach Luxemburg, du musst hier wieder die alte Baustelle sogar noch, das ist noch dieselbe wie vor 1,5 Jahren, kennst du noch, perfekt, müssen wir genau da weitermachen. Perfekt. Und das war ein Riesenmeilenstein, weil der mir dann auch natürlich Liquidität gesichert hat, dass ich dann wieder ein paar Wochen mehr mich über dem Dampfer halten konnte und auch gerade im Markt halt mich etablieren konnte. Ja. Also natürlich auch bei Handys oder sonst was vergleiche ich das ganz gerne. Immer wenn jetzt morgen der neue Birnenphone-Hersteller kommt, okay, wer ist das? Das habe ich noch nie gehört. Können die überhaupt was? Taugt der was? Ist mir erstmal skeptisch. Wenn man das aber immer wieder sieht und sagt, ja, das ist über ein halbes Jahr, gut, scheinen ja was zu können, weil sonst wären sie ja schon wieder weg. Können wir vielleicht mal ausprobieren. Und so hat sich das dann weiter. Und dann habe ich Ende des Jahres auch schon den ersten Angestellten eingestellt, weil ich dann auch einen fixen Kunden und fixe Aufträge, die auch länger gingen, bekommen habe, über mehrere Monate. Und okay, jetzt kann ich das quasi an den Angestellten weiter delegieren und kann dann mich darum kümmern, den nächsten Auftrag ranzuziehen. Und das war definitiv der nächste Schritt. Und dann auch wirklich den Kanal aufzumachen, auch für mehrere Angestellte. Ja. Um dann wirklich das komplett zu delegieren und sagen, ich bin jetzt nicht mehr aktiv im Tagesgeschäft drin, sondern ich koordiniere nur noch und kämpfe nicht mehr an der Front. Ja. Sondern ich gebe das Vertrauen an die Leute und sage, ja, die machen es noch nicht so, wie ich mir das vorstelle und wie ich mir das denke nach meiner Wertestellung, aber das ist vollkommen okay. Die müssen sich genauso entwickeln und wir müssen uns gemeinsam entwickeln. Ja. Da sind wir jetzt ein bisschen, okay, jetzt haben wir dann irgendwann den Kanal aufgemacht. Dann ist übers Jahr, letztes Jahr, fast jeden Monat ein neuer Angestellter dazugekommen. Auch einige wieder gegangen, und dann gemerkt haben, hey, nee, passt doch nicht. Also ich glaube 3 Stück sind insgesamt wieder gegangen. Und ja, jetzt das Team, was sich daraus eben kreiert hat, bin ich auch unfassbar dankbar für, was wir da geile Persönlichkeiten und auch was diese Leute für Stärken mitbringen. Und auch mir unter die Arme greifen. Also ich wäre nicht mal annähernd da, wo wir jetzt stehen mit ProPlans, ohne diese Leute. Das ganze Team, weil es immer wieder auch mal mir in den Arsch tritt und sagt, hey Tobias, da verrennst du dich gerade. Lass davon los. Ich habe ein Thema zum Beispiel mit Ungeduld und Kontrolle. Irgendso, wieso dann irgendwo auch Fäden in der Hand zu halten, das loszulassen und auch das Geduldsthema. So, wenn ich eine Idee habe, dann muss die umgesetzt sein. So, und dann möchte ich die auch jetzt. Und jetzt habe ich die Ziele und habe, warum noch 2 Monate warten? Können wir jetzt umsetzen? Und da auch mal so ein Gegenpole zu haben, die mich auch wieder bremsen und sagen, hey, jetzt lass uns mal durchschnaufen. Ja. Ja, diese krasse Ambition, die du gerade beschrieben hast, das führt natürlich auf der einen Seite zu diesem verrückten Wachstum. Also du hast gesagt, okay, letztes Jahr jeden Monat irgendwie einen neuen Vollzeitangestellten mit reingeholt oder Teilzeit, wie auch immer. Und auf der anderen Seite ist das natürlich okay, dass man sich vielleicht auch manchmal selbst im Weg steht, wenn man zu viel will. Also damit kann ich mich auch sehr, sehr gut identifizieren. So bin ich auch. Da haben wir ein paar Parallelen. Ja, cool. Wie hast du in Bezug auf dieses Thema so einen Umgang für dich damit gefunden? Auf der einen Seite, dass dich andere Menschen spiegeln und du das auch annimmst, da das Ego zurückstellst, von deinen Mitarbeitern zum Beispiel. Aber hast du dann noch irgendwas gemacht, um das so ein bisschen da einen guten Umgang mit zu finden? Tatsächlich würde ich auch sagen, meditieren hilft mir enorm. Ja. Dass ich da auch immer wieder mal in Gefühle reingehe und warum fühle ich mich jetzt gerade so und warum bin ich vielleicht schon wieder an derselben Problemstelle, nur in einem anderen Gewand. Ja. Aber tatsächlich sehr, sehr viel auch durch die Leute, die mich spiegeln. Ja. Und ich mittlerweile einfach jede Begegnung hinterfrage, was möchte mir diese Person jetzt gerade übermitteln? Was möchte sie mir gerade spiegeln? Warum ist sie jetzt in mein Leben getreten? Sei es Zufallsbegegnungen auf der Straße, Freunde, die ich hier kennenlerne, Mitarbeiter, Gedanken, die mir und Sorgen und Ängste auch, die mir von Mitarbeitern mitgeteilt werden. Was hat das mit mir zu tun? Ja. Und da kaue ich auch manchmal 3, 4, 5, 6 Tage oder Wochen drüber drauf rum. weil ich es nicht direkt erkenne. Und dann, das merke ich bei mir jetzt gerade auch in letzter Zeit immer wieder mehr, ich brauche so 3-4 Winks mit dem Zaunpfahl. Also, keine Ahnung, 3 Begegnungen am Tag von ähnlichen Persönlichkeitstypen. Ich sage, okay, Moment, dass ich auch wirklich erstmal merke, so, ach, das sind die Parallele. Moment, warum kriege ich das jetzt so häufig gespiegelt in meinem Leben? Was möchte mir das jetzt sagen? Ja. Und ich brauche gefühlt echt häufig Extreme. Ja. Ich bin vom Sternzeichen Skorpion, da kann man, also bin ich auch im astrologischen Sinne her, das ist auch immer so gefühlt in Extrem, so im Extrem Positiven, aber auch im Extrem Negativen, sag mal, sich rein und da auch, ja, auch wieder mal die Bremse reinzukriegen. Das kriege ich eben auch dann durch dieses Team mit. Meine Leute mal, jetzt heute zum Beispiel auch gerade wieder mit einer, die ist bei uns die Feelgood-Managerin. Die bin ich auch unfassbar dankbar. Die hat so ein feines Menschengespür, wie Menschen ticken und wie man eben dann mit ihnen redet, um Glaubenssätze auch für euch zu umgeben. Und hier ist Anfang 20, also ähnlich inspirierend wie du. Und das ist unfassbar, was da schon neue Mindsets auf diese Welt kommen, wo ich auch so positiv stimme, oder was da in der Zukunft noch alles bewegt wird. Das ist unfassbar großartig. Ja. Wow, toll. Ja, vielleicht noch so eine Abschlussfrage gegen Ende unseres Interviews, unseres Talks. Wie sieht so ein typischer Alltag eines digitalen Nomaden aus? Ich glaube, das wird von manchen vielleicht ziemlich krass romantisiert und auf so ein Podest gestellt und irgendwie so, also gerade wenn man damit halt keine Berührungspunkte hat, vielleicht nicht mal selbstständig ist, geschweige denn zeit- und ortsunabhängig, dass man sich das gar nicht vorstellen kann. Deswegen nimm uns da doch gern mal mit rein. Wie ist so ein Alltag wirklich? Ja, natürlich morgens aufwachen, Kokosnuss schlürfen am Strand und so, mit überhaupt nicht. Laptop am Strand. Genau, mit Laptop auf dem auf der Luftmatratze im Pool oder so. Richtig, genau so. Und das Tag ein, Tag aus. Nee, richtig, einfach ganz normal, wie man es zu Hause auf dem Dorf auch kennt. So, ja. Ich wache hier morgens auf, gehe an meine, also ich arbeite von zu Hause immer am liebsten, da habe ich auch meine Ruhe, gehe an meinen Laptop, arbeite da, mittags irgendwann frühstücke ich dann und dann nachmittags noch eben den Focus-Work, noch so ein bisschen abarbeiten und dann gehe ich nachmittags zum Sport, gehe vielleicht auch mal am Strand, laufe ein bisschen durch die Innenstadt, gehe ein Eis essen oder sowas. Abends gehe ich hier tatsächlich häufig auch Bachata tanzen und das war's. Und repeat. Treffe mich mit Freunden als mal zum Lunch oder zum Dinner. Ja. Und eben dann austauschen. Hier gibt's eben auch sehr viele Communities, wo es regelmäßig irgendwelche Treffen gibt. Also hier kannst du jeden Abend irgendwo in einem anderen Club tanzen gehen oder für Krypto-Meetups dich irgendwo treffen. Was noch? Vegane Communities, also ernährungsspirituell gibt's hier Communities, im Bereich von Tantra, alles. Also du kannst hier für alles jeden Tag, musst hier eher aufpassen, dass du nicht zu viel machst. Also hey, heute ist auch mal Samstag, jetzt setze ich mich mal auf die Couch und gucke auch mal Netflix. Ja, voll schön. Danke dir für diese nahbare Reflexion von deinem Alltag. Super cool. Magst du am Ende noch erzählen, wie man mit dir irgendwie in Kontakt treten kann, im privaten Sinne, im beruflichen Sinne, wie auch immer, erzähl dazu gerne noch was. Ja, sehr gerne. Also für alle, die mehr erfahren wollen, primärer Kanal ist für mich tatsächlich Instagram. Da kann man mir gerne einfach folgen. Ich habe da komplett, generell bin ich überall zu finden, was Social Media angeht, unter meinem vollen Namen, Tobias Naume. Und aber Instagram ist auch mein Hauptkanal. Da mache ich auch sehr gerne einfach Stories, nehme Leute mit in meinen Kopf, was so wie abgeht, auch mit Sorgen und Ängsten und sagen, hey, hier struggle ich jetzt gerade daran. Ein Teil da ehrlicherweise mehr so wie ein digitales Tagebuch, wo ich da reinspreche in die Stories und beruflich tatsächlich über LinkedIn das beste Einfallstor. Und sagt, hey, mit LinkedIn vernetzen und Instagram folgen, das sind glaube ich so die besten Kanäle, um mit mir in Kontakt zu treten. Genauso dann auch zu schreiben. Großartig. Lieber Tobias, ich danke dir für diesen wunderbaren Talk. War echt schön. Ja, recht herzlichen Dank. Aber jetzt hat mich auch sehr, sehr gefreut und hat mir auch sehr viel Spaß gemacht.